Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 43, 2018, Episode 593. Soho ist nicht Soho. Ja, Thema ist Soho als Google Drive oder beziehungsweise Google Docs Alternative. Ist das denn zu machen? Das ja, sollte heute ein riesiges Thema werden, aber ich sag's euch ehrlich, es wird heute eine kurze Sendung. Ja, ich weiß nicht, was passiert ist heute, aber es ist jetzt 18.22 Uhr. Ich fange jetzt an mit der Aufnahme der Sendung. Das ist furchtbar. Ja. Also das ist wahrscheinlich deswegen, weil ich die ganze Woche über nur noch hier mit dem Schreibkram darum mache, Füller, Schriftübungen und alles Mögliche. Ja. Und habe das sträflich vernachlässigt die Woche über und jetzt hat sich das alles so ein bisschen komprimiert. Tut mir furchtbar leid, aber geht nun mal jetzt nicht anders. Aber trotzdem, ja, ich habe mir heute extra nochmal, vielleicht hat es deswegen auch so lange gedauert, hier ein bisschen angefangen haben, nochmal Soho genau angeschaut, Account erstellt und alles Mögliche. Ich kenne das ja von früher noch, ja. Soho habe ich schon benutzt, da gab es noch kein Google Docs. Ja, so ist das tatsächlich. Die waren vor Google. Ja. Die waren vor Google. Die hatten das schon in Benutzung oder beziehungsweise die hatten schon zum Beispiel diesen Writer angeboten im, wann war es, Oktober 2005, genau. Und erst im März 2006, also mit zeitlich deutlichem Abstand, kam dann letztlich Google mit seinem Google Docs auf den Markt. Und wie gesagt, da hatte ich das schon lange benutzt. Ja? Also im Prinzip, die waren vor Google mit ihrer Business Suite. Dann kamen auch die Sheets dazu, Soho Sheet, Show, Creator und die haben bis heute ständig neue Dienste gemacht. Und somit haben die jetzt eine komplette Business Suite, die mich relativ wenig interessiert. Und das ist natürlich klar. Also hier sind so viele Sachen, ja, muss ich schon sagen, verwirrend. Ja, wenigstens haben die so ein Einstiegsmenü, wo nicht alle Anwendungen gleich gezeigt werden, sondern die wichtigsten Anwendungen eben, wie zum Beispiel den Kalender, ja, den Kontaktmanager, die Dokumente, also der Soho Docs, ja, Sheets, Writer, und so weiter. Also dieses sogenannte Dokumente, wie es in Deutsch bei denen heißt, in Oberfläche kann man auf Deutsch stellen, die entspricht also ungefähr dem Google Drive. Da kann man auch Dateien jeder Art ablegen, kein Problem. Und kann die dort dann aufrufen. Auch dort ist ein PDF-Reader, ein Betrachter für Bilder und so weiter. Integriert und somit kann man das komplett nutzen. Man kann sogar Standalone-Programme für Computersysteme auch für Linux herunterladen und dann eben das auf dem Computer direkt bearbeiten, ohne über den Browser zu gehen. Auch das ist eine interessante Geschichte meiner Meinung nach. Ja, und somit hat man hier eine komplette Oberfläche, sage ich mal. E-Mail darf natürlich auch nicht fehlen. Die Angebote mit dem Speicherplatz sind ja interessant. Bei E-Mail sind es nur 5 GB, was ein bisschen schwach ist. Bei Dokumente hingegen, da war ich verwundert, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das tatsächlich jetzt hier letztendlich das ist, was man tatsächlich dauerhaft hat oder ob das nur ein Test ist, denn man hat hier in dem Drive 125 GB frei. Ja, und das ist schon mal für den Anfang eine ganze Menge. Und Upgrades kann man sich dann eben holen. Die Preise sind durchweg günstiger als bei Google, muss man sagen. Ja. Also zum Beispiel gibt es da so dieses Komplettpaket, also mit Mail und allem Möglichen dann für etwa 6,95 Euro 1 Terabyte. Das ist ja auch nicht schlecht, ja, muss man schon sagen. Es gibt zwar ein paar Einschränkungen immer, ganz klar, aber zum Beispiel die Filegröße wird eingeschränkt, aber insgesamt gesehen muss ich schon sagen, wow, da haben die sich echt was einfallen lassen, beziehungsweise haben sich echt nicht lumpen lassen hier. Und ja, wie gesagt, also die Mail-Oberfläche ist auch ziemlich gut gelungen. Das kann sich durchaus mit Gmail messen. Ja. Integration beim Smartphone ist natürlich wieder eine andere Geschichte. App gibt es, Apps gibt es für die Soho-Oberfläche und natürlich hat man hier auch Zwei-Faktor-Authentifizierung drin. Ja, das sehr schön geht, das kann man auswählen, entweder mit einer Anfrage, die im Smartphone geht, also so wie die neue Version beispielsweise bei Google, oder man kann auch sagen, per QR-Code abscannen auf dem Bildschirm oder mit dem Fingerabdruck freischalten oder. Und ja, also damit sind verschiedene Möglichkeiten geboten. Auch SMS kann man sich zuschicken lassen mit dem Code, den man dann eingeben muss. Und auch Authentifizierungsprogramme mit dem Google Authenticator kann man nutzen. Also, das ist mal nicht schlecht. Und ich habe, wie gesagt, mir das nochmal jetzt angeguckt. Der Writer hat gute Funktionen drin. Das ist durchaus eine Alternative. Auch die Sheets, die Präsentation ist eigentlich alles ziemlich gut gelungen und macht auch richtig Spaß, damit zu arbeiten. Man muss sich allerdings, wenn man von Google Docs kommt, muss man sich doch schon ein bisschen umstellen. Und auch die Ladezeit ist am Anfang ziemlich lange. Das ändert sich aber, denn wenn die Sachen erstmal im Cache-Speicher sind, also das Framework da, dann geht es wunderbar. Auch schnell. Außerdem kann man bei Google Chrome auch die, ich glaube, bei Firefox bin ich mir nicht ganz sicher, also im Google Chrome Browser auf jeden Fall kann man hier die Soho Apps installieren und damit dann das Ganze also nochmal beschleunigen. Da wird schon mal das so grundsätzlichen Sachen quasi installiert als App und dann ja, geht es alles nochmal schneller. Gut. Dann, Moment mal, war noch was. Ja, der Grundübung, warum ich hier überhaupt nochmal das Ganze jetzt aufgerollt habe, ist, weil ich werde langsam nervös mit Google. Ja. So langsam entfernt sich Google von all dem, was ich an Google gut fand. Ja. Die letzte Vorstellung vom Google Pixel 3 hat also einiges wieder kaputt gemacht. Ja. Und langsam habe ich Bedenken, dass Google in Zukunft noch weiter meine Anforderungen Genüge tun kann. Ja. Ich formuliere das ganz, ganz vorsichtig aus dem einfachen Grund, weil ich immer noch, wie gesagt, hier auf der Suche nach Alternativen bin. Gut, bei Google Docs und so bräuchte ich mir jetzt keine weiteren Gedanken mehr zu machen. Ja, zumindest ich selbst. Es ist nicht alles rosig, wenn man jetzt zum Beispiel mit anderen Leuten eben zusammenarbeiten will, weil da müssen die sich wieder anmelden bei Soho. Und das ist natürlich wie immer, wie bei den Messengern, ja, ein Problem. Ne? Und das wollen wir nicht verschweigen. Also, naja, gut. Auf der anderen Seite kann man alles auch irgendwie als PDF zum Beispiel abspeichern und per Mail als Anhang verschicken oder mit anderen Apps eben verteilen und damit kann man die Probleme natürlich umgehen. Aber so das direkte Zusammenarbeiten an einem Dokument, ja, naja. Gut, was, ja, also wie gesagt, ich habe eben Angst, dass Google hier so langsam, aber sicher einen anderen Weg geht. Und auch bei Android Central hat man bereits gesagt, also so ein, ja, sagen wir mal, teils kritischer Bericht von Russell Holly. I'm pretty sure Google is breaking up with me. Ja. Also er ist sich ziemlich sicher, dass Google Schluss mit ihm macht. und genau so kommt es einem auch vor. Ja. Denn er auch hier im Untertitel, es ist faszinierend, dass er genau die gleichen, Dinger merkt, ja, die auch bei mir in letzter Zeit hier deutlich in den Vordergrund treten. Nämlich, er schreibt hier auch, langsam aber sicher, ja, verliert Google diese, ja, Erfahrung, ja, die man bekommt, für die man sich registriert hatte. Also es wird anders. Es verändert sich und in einen Weg, der mir nicht so gut gefällt. Dieses AI-Gepluppere, ich kann's nicht mehr hören, ich hab's ja auch schon mal gesagt, ja. Es ist keine AI, erstmal so viel, ja. Zumindest keine für den Kunden. Was dort im Hintergrund gearbeitet wird, weiß ich nicht. Ja. Machine Learning ist eine Sache. Das als AI zu bezeichnen, zweifle ich noch dran, ja, dass das okay ist. Aber naja, wie auch immer, schöner Marketing-Gag. Aber dieses Wegnehmen von Diensten und Zusammenfügen in ein gesamtes Konstrukt, das sehr unübersichtlich ist und leider auch nicht richtig funktioniert. Das ist ja eine Sache. Ich habe Erfahrungen mit Google deswegen so gut gemacht, weil ich die Apps, die nutzen, die haben, nutze. Und diese auch funktionieren richtig. Ja, die funktionieren auch richtig. In den letzten Jahren gab es immer wieder Probleme mit Anzahl verschiedener Apps. Und jetzt werden nacheinander immer mehr Apps abgeschafft. Und mit diesen Kernaufgaben irgendwo in den Assistant integriert. Aber es sind eben nur die Kernaufgaben. Und also es ist wirklich bedenklich momentan. Man hat schon fast keine Bedienungsplattform mehr. Man hat schon gar keine Plattform mehr im Prinzip. Ja. Zumindest wenn man so intensiv Google genutzt hat, wie ich es getan habe. Und die Nutzung hat sich massiv verändert. Und am Anfang war das auch noch schön und gut. Nur dann gab es halt immer mehr Probleme. Und jetzt sehe ich mal langsam, aber sicher so die einfache, für mich einfache Bedienung dahin schwinden. Ja, ist zwar schön, wenn ich wenige Funktionen dann mit meinem Handy machen kann und auch noch zum Beispiel eben dann, also so wie es sich für einen guten Babysitter Google gehört, ja, dann auch mit dem Digital Wellbeing immer wieder angehalten werde, das Handy nicht zu benutzen, ja, und mich auszuklinken aus der Kommunikation, ja. Ich meine, ist das nicht paranoid irgendwie? Ja, wenn mir mein Diensteanbieter, also mein App-Anbieter sagt, ja, jetzt hör mal auf, unsere App zu benutzen. Dann muss ich schon sagen, also jetzt reicht's aber langsam. Ja? Ich will nicht unbedingt eine verbesserte Funktion haben, um nicht erreichbar zu sein. Ich will endlich wieder richtig erreichbar sein. Denn das geht nämlich bei Google schon seit 2 Betriebssystemversionen, Android-Versionen so. Die Benachrichtigungen werden immer mehr verzögert, ja. Von Echtzeit kann überhaupt gar keine Rede mehr sein. Und das habe ich früher sehr, sehr wohl geschätzt. Und daran. Und ich brauche kein System, das mir sagt, dass ich nicht erreichbar sein soll, weil es mir gut tut, ja, F-U, ja? Sondern ich will ein System haben, bei dem ich sicher sein kann, dass ich sofort in Echtzeit die Nachrichten bekomme, ja, und jederzeit erreichbar bin, okay? Das ist das, was ich will. Und wenn das nicht mehr klappt, ja, dann geht Google und ich vielleicht bald getrennte Wege. Da stellt sich auch natürlich wieder die Frage, Amazon oder Google beim Smart Home, ja, von wem? Also ich habe damals mich für Google entschieden, weil eben versprochen wurde, dass das Google Home System absolut lernfähig ist. Ja, das hat man damals gesagt, ja. Das System, das sich auf den Benutzer einstellt, aber wie ich schon so oft gesagt habe, wenn ich zum 100. Mal einen Befehl gebe und beim 101. Mal, nur weil Google irgendetwas geändert hat, meint der Assistant, er müsste irgendetwas machen, was ich niemals gesagt habe, nur weil er davon ausgeht, dass ich es gesagt hätte, ja, weil das ja der neue Scheiß ist, ne? Dann kriege ich wirklich die Krise. Ja, dann sind mir lieber solche Systeme wie bei Alexa lieber, ja, denn da wird nicht versprochen, die sind lernfähig. Dafür sind die Kommandos aber auch immer gleich und es wird immer gut verstanden, ja, weil es keine Priorisierung gibt. Es hat sich zwar dann immer wieder ein bisschen gebessert, ja, aber ich habe ja schon richtige Kämpfe mit meinem Google Home geführt. Ja? Licht ausschalten, ja, ja. Und dann kriege ich irgendwelche Musikgruppen genannt. Ich so, was? Licht ausschalten, ja. Und dann schaltet er was ein. Ja. Das ist wirklich die absolute Katastrophe. Und also ich mag nach wie vor das Google Home natürlich sehr, wenn es funktioniert, aber es kommt eben dadurch, durch diese Pseudo-AI, die eben nicht durch mich lernt, sondern durch irgendwelche Techniker bei Google, ja, kommt es eben schon vor, dass es hin und wieder seltsame Auswüchse annimmt. Und das hat man eben, diese Sachen hat man eben bei Alexa offenbar nicht so. Und ich muss auch sagen, manchmal quatscht mir Google Home auch ein bisschen zu viel. Ja. Aber ich meine, ich hätte mal eine Funktion gesehen, dass man das umstellen kann, dass es nicht mehr so rätselig ist, weil, also ich muss nicht alles immer wiederholt bekommen und keine langen Vorträge gehalten bekommen, da nützt manchmal, ist manchmal okay, einfach okay, ja. Das ist nicht ganz schlecht manchmal. Naja. Aber man soll natürlich nicht nur das beachten, sondern natürlich auch, dass die Geräte, die man im Smart Home hat, und das kommt ja darauf an bei der Steuerung, ja, dass die auch kompatibel sind mit dem entsprechenden System. Also da genau aufpassen, ob die jetzt mit Google Home, mit beidem oder zum Beispiel nur mit Alexa kompatibel sind und damit und dann entscheiden eben, was geht. Zum Glück sind momentan die meisten Geräte für beides gut. Heute habe ich auch den Xoho-Receiver zum Laufen gebracht, man glaubt es kaum. Es gab da Probleme, wie bei der LG-Waschmaschine bereits, ja, die funktioniert immer noch nicht mit dem Google Home, obwohl es quasi versprochen wurde, naja, sagen wir mal, von LG in den USA, dort funktioniert es nämlich, aber zumindest mal geht jetzt der Receiver, der SAT-Receiver da, und da kriege ich eben jetzt, oder kann ich jetzt per Voice Kommando auch umschalten. Ich hoffe, dass das irgendwann auch noch ein bisschen einfacher geht, weil man da zuerst quasi Xorro aufrufen muss und dann eben Entschuldigung, und dann eben den Befehl geben muss. Ja. Also das ist aber jetzt schon wenigstens funktionierend. Bei Alexa funktioniert es schon etwas länger und auch einige andere Geräte haben da immer zuerst die Amazon-Unterstützung gehabt. Das kann sich allerdings in Zukunft ändern, weil Google Home ist jetzt das meistverkaufte System und nicht mehr eben dann das Amazon Echo. Und deswegen, ja, wird sich wohl ausgleichen jetzt. Gut, also Entscheidung auch abhängig machen von den Geräten, die man betreibt. Sonst wird man irgendwann hier einen Kampf der Systeme haben. Übrigens, was man machen kann, ist, man kann sich beide Geräte zulegen. Ich werde mir früher oder später ein Amazon Echo zulegen und dann mal schauen, welches Gerät in der Praxis dann häufiger genutzt wird und wo die entsprechenden Vorteile liegen. Ja. Aber naja, auch hier muss ich abwarten, nicht, dass ich vom Regen in die Traufe komme. Gut, Spotify beginnt mit Beta-Tests für Podcaster. Es wird ja interessant bei vielen solchen Streaming-Plattformen, dieser TuneIn und auch Google hat natürlich da Angebote für Podcaster. Allerdings noch nicht jeder Anbieter weltweit. Bei uns geht zum Beispiel Google immer noch nicht. In den USA ist schon über ein Jahr, ist es jetzt, glaube ich, mit den Podcasts. Und naja, weiß nicht, vielleicht sagen die, ach was, die in Europa da, ne, die Technikverweigerer, was wollen die mit Podcasts, ne, haben die vielleicht gar nicht so Unrecht, ja, mit den Technikverweigern jedenfalls, aber naja, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber Spotify scheint es jetzt auch vorzubereiten, wobei ich keine Hoffnung habe, dass das jetzt auch gleichzeitig dann in den USA und Europa stattfindet. Es sind ja, wie gesagt, noch Beta-Tests und dort werden dann eben die RSS-Feeds genommen dafür. Und das wäre eine interessante Sache, denn dann können zum Beispiel auch solche unabhängigen Netcasts, ja, wie eben beispielsweise Rios Wochenzeichen und Uncast, dann eben dort eingefügt werden. Also ähnlich wie bei Apple, ja, aber nicht wie bei Google, denn Google mag zwar die Sachen über RSS-Feeds aktualisieren, aber einfügen selbst wird das, kann man das nicht. Da muss man wieder irgendwie wohl so handverlesen werden oder was weiß ich. Ja, aber wie gesagt, das kann ich ja auch noch nicht sagen, denn ja, ist ja nur für die USA. Und ehrlich gesagt, mittlerweile, ehrlich, also was nur für die USA ist, warum sollte mich der Kram dann interessieren? Ja. Langsam habe ich die Schnauze voll von der USA. Ja. Naja. Mitbegründer, und das ist leider nicht so lustig, ja, aber was ist heute überhaupt schon lustig gewesen bis jetzt? Ne? Nicht viel. Der Mitbegründer von Microsoft, Paul Allen, ist gestorben. Ja. Mit 65, also nicht sehr alt geworden. Und ja, der war meiner Meinung nach das für Microsoft, was Apple Steve Wozniak ist. Ja. Nämlich der echte Kopf hinten dran. Also ohne Paul Allen wäre das Ganze wohl so nicht möglich gewesen, wobei immerhin, also Bill Gates, muss man sagen, ja, auch das war ein waschechter Programmierer, wenn ich das nochmal so sagen darf, ja, und der wusste, was er tat, im Gegensatz zu manch anderen bei Apple, ja, die dann eher fürs Marketing waren. Naja, egal. Auf jeden Fall, Paul Allen war sozusagen der Kopf eben bei der Entwicklung von den frühen Produkten von Microsoft und ich bin eigentlich entsetzt, wie wenig Resonanz in den Medien hier aufgetaucht ist deswegen. Das ist schon wirklich traurig. Da wird über jeden möglichen Dreck, ja, 5 Artikel von verschiedenen Webseiten gemacht, ja. Irgendwas wegen Twitter-Trollen oder Wahl-Einflussnahme auf die Wahl, da kack ich doch drauf mittlerweile, ehrlich. Das ist doch eine Desinformationskampagne ohne Ende, ja. Passt bloß auf, dass ihr für die richtige Seite eure Meinung schreibt, ja. Wenn nicht, seid ihr russische Spione, ja. Das ist ja schon lachhaft, das ist ja schlimmer als im Kalten Krieg. Und und dann sind solche Leute, die die Welt damals einen ganzen Schritt weitergebracht haben, ja, die werden dann mit 1-2 Artikeln mal so erwähnt, halt fertig, ne? Und das war's dann. Ja. Und Jack Dorsey mit seinem Twitter-Track, ja, hat hier 10 Artikel. Also da könnte ich sowas von in die RSS-Feeds kotzen. Ja, also mehr fällt mir dazu nicht mehr ein. Ja, ja, traurig jedenfalls. Nicht nur das, sondern überhaupt, dass Paul Allen halt jetzt tatsächlich nicht mehr unter uns weilt. Es ist ja in letzter Zeit auch sehr ruhig geworden um ihn. Er hat sich einigen Organisationen betätigt, war aber auch, sag ich mal, aus dem Tech-Business so ein bisschen, hat er sich da so rausgehauen. Warum auch nicht, ja. Bill Gates hat es ja auch gemacht, ne? Und wenn man sich heutzutage Microsoft anguckt, dann kann man es auch verstehen. Ne? Es ist auch schon eine Sache. Ich glaube, ich werde auch mal hier mal eine längere Sendung machen und mal über Microsoft damals und heute sprechen. Ja, und zwar wie sich diese Firma gewandelt hat vom Positiven zum Negativen, zum Positiven und wieder zum Negativen und naja, vielleicht sind sie jetzt gerade wieder aus dem Weg zum Positiven, ja. So ein ständiges Hin und Her und ja, für die, die es nicht wissen, früher war der Feind IBM, ja, und Microsoft war das Gute. IBM war das Böse, Microsoft war das Gute. Ja, aber so entwickelt sich halt alles dann auf einmal, ne? Anders als man denkt. Gut, die Mega SG Konsole wird bei den Retro Game Fans bestimmt sehr viel Anklang finden. Und zwar ist es damit möglich, Sega Genesis Mega Drive und Master System Cartridges zu spielen am TV, am modernen TV-Gerät. Und hat sich jetzt so eine Firma rangemacht, eben sowas zu entwickeln, weil klar, die alte Konsole gibt es natürlich in der Form nicht, weil die ist eben für die alten Geräte gedacht. Da gibt es eben grundsätzliche Probleme. Heutzutage gibt es schon, oder viele Fernseher haben überhaupt gar keinen Eingang für die Anschlüsse der alten Originalkonsolen. Ja, und das ist kritisch. Ja. Diese neuen Konsolen, die eben für HDMI beispielsweise gedacht sind, die helfen da eben. Allerdings ganz neu ist es nicht. Und wenn ich dann sehe, dass es für $189 März 2019 starten soll, frage ich mich, warum nimmt man denn nicht ein Super Retro Trio 3-in-1? Ja, dort kann man dann ebenfalls zum Beispiel die Master System Cartridges abspielen am modernen TV, ja, also da verstehe ich nicht ganz, wo da die große Neuerung liegt, außer halt am Design. Der Controller ist eben am Original stark angelehnt und auch die Konsole optisch so ein bisschen, ja, aber okay, ne? Von der Firma Analog wird das gemacht, Analog, ich weiß nicht genau, wie man das dann ausspricht, wird ein bisschen komisch geschrieben, aber ja, wie gesagt, wer es jetzt sofort haben will und auch noch viel günstiger, Super Retro Trio 3 in 1, funktioniert wunderbar. So, und ja, eins habe ich noch, und zwar Asus bringt seinen ersten 15 Zoll Chromebook raus. Das ist eine interessante Geschichte. Chromebooks sind ja auf jeden Fall, oder waren, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen kann, ja. Ja, ich sag mal, es sind auf jeden Fall interessante Maschinchen, und das Problem bisher war, dass die nur verfügbar waren in kleineren Bildschirmgrößen. Jetzt hat Google Pixel Slate rausgebracht, das ist, glaube ich, ein bisschen größer, aber trotzdem 15 Zoll Notebooks waren rar, und jetzt bringt eben Asus, genau, und damit, das sagt schon was aus, den ersten 15 Zoller, den C523. Bisher hatte Acer einen Chromebook 15, aber der C523, da wird auch erwartet, dass er einiges unter der Haube hat, ja, und vielleicht auch dann zu einem guten Preis erhältlich ist, weil das ist leider, man glaubt es kaum, bei den Asus oder bei den Chromebooks, ja, nicht bei Asus, sondern bei den Chromebooks, ist das echt schwierig. Übrigens interessant ist, dass beim Asus Chromebook als Operating System Windows 10 Premium aufgeführt ist, tatsächlich auf der Webseite immer noch. Also das muss wohl ein großer Irrtum sein, ja. Oder die probieren jetzt Chromebook irgendwie als Windows-Rechner einzustufen. Das wäre aber äußerst schlecht. Nun gut, also, wenn es mehr Informationen gibt, zum Beispiel die richtigen, guten, interessanten technischen Daten, dann werde ich die natürlich auch hier raushauen. So, dann sind wir auch am Ende, und ich habe wie immer ein lustiges Video der Woche. Diesmal habe ich ganz kurz South Park gegen Trolle mal wieder rausgesucht. Ja, mal wieder was von South Park. Die sind auf der auf Angriffskurs gegen diese Computer-Trollen. Ja. Naja, ob es passt zur Sendung, weiß ich nicht genau, aber naja, Trolle passt eigentlich immer, denn getrollt wird wie eh und je, wie verrückt im Internet, und manchmal sogar von den Seiten, die sagen, die bösen Trolle. Ja, das sind dann die größten Trolle. Juhu. Okay, damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Ja, wie immer, wenn ihr Fragen und Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf YouTube. Im Channel The Netcast, entweder beim Video oder im Diskussionsforum auf YouTube. Dort könnt ihr das loswerden, und das freut mich immer. Und ja, ansonsten bleibt mir nur, euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif, und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Tranquility Base here. The Eagle has landed.